Was fällt euch eigentlich ein, dieses Feuer anzubrennen? Ihr bekriegt euch wie Männer und benehmt euch wie Mem. Die Musik war gerade endlich an dem Punkt angelangt, wo sie ernst genommen wird, und ihr werft alles an die Wand. Er ist ihn und er zurück und er hat auch einen Track parat. Und persönliche Probleme sind ein Lied, wer das ist klar. Ich hab grad nichts zu erzählen und blamier halt mal den Drecksack und schick aus diesem Anlass mal einen Text mal durch den Wechsmark. Ganz Deutschland reißt das Maul auf und stürmt das Internet. Wenn das so weitergeht, ist alles, was ihr aufbaut, wieder weg. Deutsche Rapmusik war schon lange nicht mehr so lebendig. Ihr arbeitet am Untergang, auch das ist ziemlich menschlich. Wenn Battle wirklich Sport ist, warum kämpft ihr da nicht fair? Warum braucht ihr Publikum und ein Viva-Video? Yeah! Ein Hoch auf den gratis Download eurer Spielereien. Hip-Hop ist ein Glashaus und ihr bewerft es mit Stein. Das ist Hip-Hop in Deutschland, das waren eure Stars. Diskutieren, als ob's um Leben ging, ist echt blamabel. Was? Meine Sicht der Dinge, etwas kurz gefasst, auch wenn es nicht in eure Welt und Bild von Rappern passt. Was für kranke Gedanken lassen euch nicht mehr schlafen? Welche Größen waren verantwortet, das offene Bestrafen? Da sitzen Kids vor den Boxen, die den Dreck nicht begreifen. Mann, ihr sollt sie nicht erziehen, nur verschonen mit der Scheiße. Es interessiert kein Schwein, wer wo wem was verdankt, wer wann wen beleidigt hat und wer auf wessen Füßen stand. Wo Fame ist, da sind leider klar, dass die nicht fröhlich klatschen. Wenn einer Scheiß verbreitet, lass den Blödsack halt quatschen. Ihr habt keinen Bock auf Cypher, schön verlangt auch keiner, doch für Beef braucht man Biss. Und das bringt euch kein Stück weiter. Denkt ihr wirklich allen Ernstes, dieses Spiel führt zum Erfolg? Wenn es das ist, was ihr wollt, dann ist Schweigen für euch Gold. Das ist Hip-Hop in Deutschland, das waren eure Stars. Diskutieren, als ob's um Leben ging, ist echt blamabel. Was? Meine Sicht der Dinge, etwas kurz gefasst, auch wenn es nicht in eure Welt und Bild von Rappern passt. Das ist Hip-Hop in Deutschland, das waren eure Stars. Diskutieren, als ob's um Leben ging, ist echt blamabel. Was? Meine Sicht der Dinge, etwas kurz gefasst, auch wenn es nicht in eure Welt und Bild von Rappern passt. Ihr nichts Besseres mehr drauf oder fehlt euch die Ideen? Hast die Raden, ziehen durchs Land und stiften Chaos im System. Rappt noch 20 Platten voll, soll ich zuhören oder gehen? Ist das euer Verständnis von Playern im Game? Ihr wart Götter für die Fans und für so viel Kids da draußen. Eure Glaubwürdigkeit ist jetzt nur noch ein Scherbenhaufen. Denn ihr wechselt euer Image wie Chamäleons zur Tarnung und springt an eurer Homebase in den Rücken ohne Warnung. Das ist mein Plan und ich starte die Fahndung. Ich führ das von euch verblendete Publikum back ins Tageslicht. Ich ertrage es nicht, glaub mir, ich frag euch nicht, ob ihr erlaubt, dass da einer von euch mit deutlicher Sprache spricht. Ihr habt alles erreicht und nichts weiter zu zeigen. Wenn ihr nichts mehr zu erzählen habt, heißt Gold für euch schweigen. Das ist Hip-Hop in Deutschland, das waren eure Stars. Diskutieren, als ob's um Leben ging, ist echt blamabel. Was? Meine Sicht der Dinge, etwas kurz gefasst, auch wenn es nicht in eure Welt und Bild von Rappern passt. Das ist Hip-Hop in Deutschland, das waren eure Stars. Diskutieren, als ob's um Leben ging, ist echt blamabel. Was? Meine Sicht der Dinge, etwas kurz gefasst, auch wenn es nicht in eure Welt und Bild von Rappern passt.